Guten Tag, Herr Förtsch. Mein Name ist Karin Bender-Gonsort. Ich bin holistische Zahnärztin. Christine Zeitler hatte mich gebeten, aus der Sicht der holistischen Zahnärztin etwas zu ihrem Gesundheitszustand zu sagen. Und das mache ich hiermit sehr, sehr gerne. Entschuldigen Sie bitte, dass es hier ein bisschen hallt. Ich musste mich gerade mal ins Bad verziehen, um diese Aufnahme zu machen. Wir haben ein volles Haus und ich habe kein ruhiges Plätzchen gefunden. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Also ich habe mir erstmal das Übersichtsröntgenbild angeschaut. Das war jetzt das Wichtigere von all den Röntgenbildern, die ich bekommen habe. Und dieses Übersichtsbild zeigt mir zunächst einmal einen sehr guten Zahnzustand. Also das ist ein sehr schöner Befund für mich als Zahnärztin. Das Einzige, was ich aus zahnärztlicher Sicht vielleicht, aber auch nicht unbedingt als Mangel vielleicht betrachten kann, ist der Verlust der Weisheitszähne. Ich weiß nicht, ob die extrahiert wurden oder gar nicht angelegt waren. Das heißt, es fehlen einfach Zähne, also in allen Quadranten. Und der zugehörige Meridian, der Herzdünndarm-Meridian, kann dadurch, durch diesen Verlust, eventuell in einem Mangelzustand sein, was aber nicht unbedingt sein muss. Das ist aber, glaube ich, nicht das Hauptthema, weil ich sehe auf dem Übersichtsbild sehr deutliche Schatten im Bereich der Kieferhöhlen. Ich sehe eine verengte rechte Nasenmuschel. Also da ist sicherlich auch bei der Atmung festzustellen, dass die Atmung durch das rechte Nasen noch etwas erschwert ist. Das hat immer zur Folge, dass eben die Belüftung der dazugehörigen Kieferhöhle immer auch ein bisschen schlechter ist und sich da dann durchaus auch schon mal eher Kieferhöhlenbeschwerden einstellen können. Muss aber nicht, aber da ich jetzt auf dem Röntgenbild eben sehe, dass die Kieferhöhle verschattet ist, kann das damit unter anderem im Zusammenhang stehen. Also da wäre zum Beispiel vielleicht bei Bedarf mal einen HNO-Arzt aufzusuchen, der da vielleicht sich dazu nochmal äußert, ob man die Belüftung auf der rechten Seite der Nase etwas verbessern kann. Wenn Sie da aber generell keine Probleme haben, dann muss das auch nicht sein. Auf dem Bild sehe ich allerdings, dass nicht nur die rechte Kieferhöhle, sondern beide Kieferhöhlen zum Zeitpunkt des Röntgenbildes verschattet sind. Ich kann natürlich immer nur davon ausgehen, was zum Zeitpunkt dieses Bildes der Zustand X war. Das kann heute durchaus ein anderer Zustand sein. Damals war es so. Aus holistischer Sicht gehen wir natürlich immer noch mal eine Ebene tiefer. Also ich schaue mir zwar die Röntgenbilder an, schaue mir, was ist auf rein körperlicher Ebene sichtbar, gehe dann aber einen Schritt tiefer und betrachte eben auf weiteren zwei Ebenen, also nicht nur auf körperlicher, sondern auf geistig-seelischer Ebene, welche Themen dahinter stehen. Also welche Meridiane sind mit diesem Organ oder diesem Areal verbunden? Was gibt es da für Zusammenhänge zu anderen Erkrankungen oder Schwächen im Körper? Und dann geht es auch noch einen Schritt weiter, nämlich welche Emotionen gehören zum entsprechenden Meridiansystem und können praktisch durch einen Zustand auf körperlicher Ebene in einem Energiemangel sich befinden. Und das gibt mir dann wiederum Hinweise darauf, was man tun kann, um den Energiemangel aufzulösen, um den Fluss in diesem Energiesystem, im Energieleitsystem wieder in Gang zu bringen, was dann wiederum Rückwirkungen auf die körperliche Ebene hat, auf die Heilungstendenz des entsprechenden Symptoms. Also da gibt es ganz, ganz viele Zusammenhänge, die natürlich jetzt in einer kurzen Beratung auf diesem Wege natürlich nur an der Oberfläche angekratzt werden können, aber damit Sie jetzt einfach mal so einen Überblick haben, was damit alles im Zusammenhang stehen kann, versuche ich jetzt einfach, einfach alles mal zu erwähnen, Und bei Bedarf können wir dann da natürlich auch überall nochmal in die Tiefe weiter vorangehen. Heute soll es wirklich darum gehen, dass Sie das Big Picture ein bisschen verstehen, und dann eben selber auch Rückschlüsse auf, Ereignisse im Leben oder Zustände, Lebenssituationen ziehen können. Das kann ich natürlich alles nicht. Ich sehe jetzt praktisch nur den Zahnzustand und kann aufgrund dessen Zusammenhänge erkennen. Und letztendlich ist dann immer der Patient derjenige, der aus den Informationen praktisch und dem Wissen des eigenen Lebensstils weitere Informationen dann generiert und eben auch Inspirationen für eine entsprechende Veränderung vielleicht bestimmter Lebensumstände ziehen kann. Jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar aus holistischer Sicht betrachte ich natürlich dann immer auch verschiedene Bereiche des Kiefers. Also wir teilen den Gesamtkiefer in Ober- und Unterkiefer immer ein bei der Betrachtung und auch in die rechte und linke Kieferhälfte, und schauen, was sind denn einfach die Themen, zum Beispiel des Oberkiefers, weil die Kieferhöhle befindet sich ja im Oberkieferbereich. Und dieser Kieferbereich, der ist an Schädel festgewachsen, im Unterschied zum Unterkiefer, der ja flexibel aufgehängt ist über das Kiefergelenk, der ist beweglich, der ist aktiv, der ist flexibel. Das ist alles der Oberkiefer nicht. Und deshalb steht der Oberkiefer für Themen, die aus der Vergangenheit kommen, also aus der persönlichen Vergangenheit, also das, was Jahre oder Monate oder Tage zurückliegt, was aber auch in der Vergangenheit der Familie, also da muss man auch dann immer das gesamte System Familie betrachten, also das kann bis zu 7 Generationen zurück immer noch Einfluss auf unser eigenes Leben haben. Also diese Themen, die betreffen immer Oberkiefer-Symptome. Es kann auch karmische Themen betreffen. Ja, und es sind immer Themen, die eben ja in der Vergangenheit liegen und deshalb nicht mehr aktiv jetzt wandelbar sind, also sondern sie geben einem Informationen darüber, was war. Und dann kann man natürlich das Leben anpassen, aber diese Dinge, die waren, die kann man tatsächlich nicht mehr verändern. Im Unterschied zu Dingen, die der Unterkiefer uns zeigt, das ist immer die Verknüpfung zum Hier und Jetzt, dass wir sofort spontan Dinge sozusagen nochmal verändern können. Der Oberkiefer sagt uns, was war, und wir können dann unseren Blick auf das, was war, verändern. Das haben wir in der Macht sozusagen zu verändern, aber das, was passiert ist, das ist halt passiert und das lässt sich durch unser jetziges Handeln nicht mehr in seinem Geschehen verändern. Muss es auch nicht immer, weil es sind dann im Grunde auch meistens Informationen, die einem auch wieder eine Chance bieten, etwas neu zu betrachten. Aber da will ich jetzt gar nicht mehr so weit reingehen. Ich merke schon, ich gehe immer sehr schnell dann in die Themen rein und verliere mich dann oft darin. Also wir wollen jetzt aber einfach nochmal weitergehen. Das bedeutet, Oberkiefer, passive Themen aus der Vergangenheit, die Aufschluss darüber geben, was bislang Einfluss auf uns hatte. Dann schauen wir, was für ein Meridian gehört denn jetzt zur Kieferhöhle, weil die Symptome zeigen ja im Kieferhöhlenbereich ihre Zeichen. Und da gehört der Milz-Pankreas-Meridian hin. Der Milz-Pankreas-Meridian, der steht für verschiedene Themen. Also auf körperlicher Ebene ist es so, dass wir im Milz-Pankreas-Bereich, einen Moment, ich muss hier gerade was aufrufen. So, wir haben natürlich dort auch Zähne in dem Bereich, also die Prämolaren im Unterkiefer und die großen Backenzähne im Oberkiefer, die liegen auch auf diesem Meridian und die großen Backenzähne haben in der Regel, das sieht man auf 2D-Röntgenbildern nicht so genau, deshalb kann man das anhand des OPGs, also dieses Übersichtsröntgenbilds, nicht feststellen, aber in 3D-Aufnahmen, also inzwischen gibt es ja Computertomografien, da kann man praktisch die Kiefersituation auch dreidimensional darstellen und sehr häufig stellt man dabei dann fest, dass die Wurzeln der 6er und 7er Molaren im Oberkiefer sehr häufig in die Kieferhöhle hineinragen und insofern auch immer ein Thema mit der Kieferhöhle haben, also der Meridian, aber auch natürlich die körperliche Ebene stellen da auch schon wieder eine Verbindung zwischen Zahn- und Kieferhöhle her. Das aber jetzt nur nebenbei erwähnt. Dieser Meridian, der steht für ja, den Zusammenhalt, aber auch für die Verdauung und die Verarbeitung. Also der Zusammenhalt von Bindegewebe vor allem. Ja, und wenn wir dann sehen, also ich habe ja auch die Informationen, dass Sie schon einige Leistenbrüche hatten, dann hat man hier sehr klar einen Bezug zum Thema Leistenbruch, denn letztendlich ist das auch immer ein Bindegewebsthema, also das Thema der Stabilität von Bindegewebe ist da auf jeden Fall ein übergeordnetes Thema und dafür steht eben der Mespankreas-Meridian sehr, sehr deutlich. Er steht aber auch dafür, die Verwandlung, also die Verarbeitung von Ernährung und die Entsorgung, aber auch für die Umwandlung und Eingliederung von Nährstoffen in den Körper und in die Körperzelle. Also auch für das Umwandeln von Altem in Neues. Also das ist jetzt ganz wichtig, weil das eben auch wieder in Bezug auf die Kieferhöhle und den Oberkiefer unbedingt betrachtet werden muss. Da komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. Ja, also das Alte, der Oberkiefer steht ja für das Alte, für das Vergangene und der Mespankreas-Meridian steht aber auch dafür, das Alte zu verwandeln, also das ist eine Chance der Transformation und aus dem, was war, was Neues entstehen zu lassen. Das ist also ein wichtiges Thema, was wir hier eben sehr deutlich sehen und auch des eigenen, also des Yin-Aspektes, also das Fremde wird umgewandelt in etwas Eigenes, also das Fremde jetzt im Übergeordneten, also Ernährung, Nahrung, Nahrungsmittel werden verarbeitet in etwas, was dann integriert und inkorporiert wird auf Körper- und Zellebene. Dafür steht dieser Meridian. Aber wie ich auch schon vorhin sagte, Haltefunktion, also das Bindegewebe hat eben eine Stütz- und Haltefunktion und der Meridian des Pankreas ist eben dafür auch zuständig, dass eben alles an seinem Platz sitzt. Und auch da sehen wir wieder den Bezug zum Leistenbruch. Und dann eben ein ganz großes Thema ist immer also wenn wir ein Milz-Pankreas-Thema haben, müssen wir immer auch gucken auf die Ernährung. Also der Meridian ist sehr anfällig für Ernährungsfehler, sage ich mal. Also für Umweltgifte, also wenn man sich nicht wirklich sehr, man sollte, wenn man ein Thema mit dem Milz-Pankreas-Meridian hat, einfach darauf achten, dass man sehr biologisch sich ernährt, versuchen so viel Umweltgifte wie möglich zu eliminieren, weil das eben sofort sich in diesem Meridianbereich darstellt und Auswirkungen zeigt. Und da wollte ich noch sagen, ich habe auch das Ernährungsprotokoll bekommen und was mir da aufgefallen ist oder was ich gerne weitergeben würde, ist, dass ich unbedingt jetzt mal gerade um ein bisschen Freiheit im Kieferhöhlenbereich zu bekommen, also das Thema Kieferhöhle Problematik, also Sinusitis hat ja auch immer etwas mit Verschleimung dieser Körperhöhle zu tun. Und man sollte dann bei der Ernährung darauf achten, dass man schleimfrei wird. Und das kriegt man sehr, sehr gut hin, wenn man auf Milch verzichtet, mal eine Weile. Also ich würde jetzt in dem Zusammenhang unbedingt die Milch mal für 4 Wochen weglassen, konsequent, also Kuhmilch und alle Kuhmilchprodukte, dazu gehört natürlich auch Käse. Nach den 4 Wochen dürfen Sie das gerne wieder integrieren und schauen, wie es Ihnen damit geht, aber bitte immer beobachten, wenn es also, sagen wir mal, wenn die Nase dicht ist, hat das sehr häufig also auch einen Zusammenhang zu Milch und Milchprodukten. Dann einfach nochmal weglassen und selber immer ausprobieren, so wie geht es mir damit, wenn ich Milch zu mir nehme und wie geht es mir, wenn ich sie mal eine Weile wieder weglasse, sehe ich einen Effekt auf der Ebene der freien Atmung, ja, im Kieferhöhlenbereich, bin ich freier, fühlt es sich leichter ein, ist der Kopf einfach klar und frei. Also die Kieferhöhle frei zu bekommen, heißt auch immer einen klaren Kopf zu kriegen, also einfach auch mehr Leichtigkeit reinzubekommen, ja, also dieser Druck und die Schwere im Kieferhöhlenbereich führt auch immer dazu, dass wir natürlich auch uns schwer und belastet fühlen und das Denken oft auch schwer fällt. Und sobald da einfach mehr Luft wieder reinkommt und es belüftet, wird es sehr, sehr schnell, ergibt sich eine sehr klare Klarheit und Leichtigkeit. Dann steht natürlich zu dem Milz-Pankreas-Meridian nicht nur eine Körperebene, sondern wie ich vorhin auch schon sagte, natürlich auch eine übergeordnete emotionale, psychisch-geistige Ebene, und da findet man, kann man sagen, bestimmte Gefühlslagen kann man diesem Meridiansystem zuordnen. Also zum Beispiel so etwas wie Zukunftsängste oder Vertrauen in die Zukunft sind dort angesiedelt, Bitterkeit, innere Leere, Enttäuschung, aber auch, auch Gier und Gelassenheit können dort eben auch eingeordnet werden können. Gefühle wie ein niederes Selbstwertgefühl, Abhängigkeit, sich nicht genug fühlen, kann man hier auch in Zusammenhang bringen. Die Heimatlosigkeit, das Überlastetsein, auch in gewisser Form eine Lustlosigkeit oder das Problem, etwas einfach nicht verarbeiten zu können. Das kann man eben im Zusammenhang mit dem Milz-Pankreas-Meridian immer wieder sehr schön erkennen. Ja, also das ist eben diese Ebene. Jetzt möchte ich aber nochmal eben auf die Kieferhöhle an sich eingehen, nämlich die Nebenhöhlen haben laut Dr. Dahlke, kann man also zu jedem Symptom eben auch einen Sinn dahinter finden. Und die Nebenhöhlen, die stehen eben für Leichtigkeit und Luftigkeit. Das, was ich vorhin sagte, eben, es sind ja Körperhöhlen, die belüftet sein müssen. Und sobald dort sich etwas festsetzt, Schleim oder auch Eiter oder Flüssigkeit, wird das ganze System schwerer und diese Leichtigkeit ist weg. Oft hat also der Volksmund ganz schöne Sprichwörter auch, also wenn wir jetzt die Kieferhöhlen voll haben, ist es oft auch ein Zeichen so, dass wir die Nase voll haben, dass uns irgendetwas maßlos stinkt, aber wir keinen Weg finden, das irgendwie zu lösen. Und dann schlägt es sich sehr häufig eben in Form von verstopfter Nase, erschwerter Nasenatmung oder eben Kieferhöhlenproblemen dar. Das kann auch sich manchmal ein bisschen zeigen wie ein Brett vorm Kopf, ich blicke nicht mehr durch, also man ist einfach dicht, ja, und da einfach schauen, so was ist denn in meinem Leben, was mir vielleicht wirklich stinkt, was vielleicht im Zusammenhang steht mit einem alten Familienthema, mit der Vergangenheit, was ist da an Konflikten, die ich noch nicht lösen konnte, wo ich vielleicht auch Ängste entwickelt habe, Zukunftsängste, die mich vielleicht auch so weit beeinträchtigen, dass ich mich nie genug fühle. Also solche Emotionen, spüren Sie einfach mal, ob da irgendetwas in Ihnen in Resonanz geht mit dieser Thematik. Das, was man so sofort sozusagen auch als Impuls bekommt, das ist auch in der Regel immer das Thema, was letztendlich angeschaut werden muss. Denn unsere Erkrankungen sind letztendlich immer von unserem Körper Zeichen an uns, um etwas zu verstehen in unserem Leben, um die Weichen neu stellen zu können, um dann eben eine Neuausrichtung beginnen zu können, etwas Neues beginnen zu lassen, etwas zu transformieren, auf einen neuen Weg zu bringen. Ja? Also da kann alleine die Erkenntnis darüber, welches Thema dahinter steht, schon bereits der erste Weg in die Heilung sein und auch den Energiefluss. Also da kommen wir wieder auf das, was ich anfangs sagte. Also es ist immer ein Energiemangel im Meridiansystem dafür zuständig, dass sich ein Symptom auf körperlicher Ebene ausbildet. Und wenn wir dann eben den Fluss in diesem Meridiansystem wieder aktivieren können, dann können auch allein durch das Bewusstwerden, durch den auf das Lenken der Energie auf diese Thematik, kann das wieder in den Fluss kommen und auch die körperliche Ebene dann sich zurückbilden. Also das gibt es immer wieder, das nennt man auch dann im Medizinischen sehr häufig die Spontanheilung oder Spontanremission. Das ist aber letztendlich immer das Aufheben des Energiemangels, das letztendlich dazu führt, dass ein Symptom auf einmal verschwindet. Und die Schulmedizin das natürlich dann aus ihrem Blickwinkel nicht erklären kann. Ja, also wie gesagt, also Brett vorm Kopf, was stinkt Ihnen? Versuchen Sie da die Leichtigkeit auch wieder zurückzugewinnen in das Leben. Vielleicht muss auch etwas bereinigt werden, ja, vielleicht muss wirklich mal etwas, was lange nicht betrachtet werden wollte, betrachtet werden und sich dann über die Betrachtung reinigen und lösen. Ja, also das ist das, was ich unbedingt noch erwähnen wollte. Aber was jetzt eben auch noch ganz interessant ist, ist das Thema des Leistenbruchs, was ja jetzt das aktuelle Thema ist, so wie ich das verstanden habe. Und da ist ganz, ganz wichtig eben zu verstehen, dass wir es hier mit einer Grenzregion zu tun haben. Also hier die Leiste ist etwas Zartes, ist eine bindegewebige Struktur, die eben auch eine Grenzlinie darstellt zum Inneren, also Raum, zum Körperraum, zur Mitte, zum Darm, zum Bauch, zur Intuition, die letztendlich ja im Darm, also unser zweites Gehirn sitzt, unser Bauchgehirn, wie man auch sagt, sitzt ja im Darm und die Leiste ist sozusagen die Grenzlinie vom Äußeren zum Inneren und da muss man immer schauen, okay, was bedeutet das jetzt im übergeordneten Sinne? Also natürlich auf körperlicher Ebene, diese zarte Struktur, das Bindegewebe ist fragil, reißt immer wieder ein. Das kann man natürlich auch auf körperlicher Ebene über Ernährung sehr massiv beeinflussen. Also Vitamin C in hohen Dosen ist hier wichtig für die Kollagensynthese, aber auch Kieselerde, Silizium. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Wildkräutern. Also Brennnessel ist ein Wunderkraut, wenn es ums Bindegewebe geht. Auch Patienten mit Parodontitis und Problemen mit Zahnfleischerkrankungen empfehle ich die Brennnessel immer einerseits nicht nur als Tee zum Reinigen und Entgiften, sondern eben auch als Kraut. Am besten eben in Smoothies verarbeitet, da kann man eben von der Menge sehr, sehr viel aufnehmen. Also was wirklich jedem schmeckt, sogar Kindern, ist einfach Brennnessel mit Banane im Mixer zu einem Smoothie mischen. Und das eben jetzt wirklich täglich würde ich wirklich 1 bis 2 solcher Smoothies trinken, um da wirklich ja, den Spiegel an Vitamin C und also Kieselsäure, aber auch anderen Enzymen und Mineralien einfach aufzubauen. Dann würde ich, wie gesagt, die Milch weglassen, weil die auf körperlicher Ebene übersäuert und eben auch eine Regeneration des Bindegewebes erschwert. Also insofern dann das Thema basische Ernährung wäre jetzt für 4 Wochen auch noch ein wichtiges Thema. Also versuchen, Zucker wegzulassen, viel Gemüse, Basensuppen essen, also Gemüse in Suppenform, in aller Art, weil man da eben auch viele Mineralien bekommt, die letztendlich jetzt für diese Regeneration auf Zellebene sehr wichtig sind, aber andererseits eben auch zu einer Entlastung des Körpersystems führen. Also manche raten sogar an, auch wenn es um eine Regeneration von Gewebe geht, mal eine gewisse Zeit zu fasten. Ist natürlich schwierig, wenn man körperlich arbeitet, ist es nicht immer so leicht umzusetzen. Aber das ist auch immer, wenn man sehr schnell Ergebnisse haben möchte, auf körperlicher Ebene ist das Fasten auch immer ein sehr guter Tipp, ein altes Hausmittel, was schon unsere Großmütter und Großväter angewendet haben, mit großem Erfolg, was auch immer noch eben in vielen Kulturen Tradition hat und deshalb schon einfach ein geniales Mittel ist. Aber das nur am Rande erwähnt. Also wie gesagt, das Bindegewebe einfach stärken über die Ernährungsseite. Aber andererseits muss man auch immer schauen, okay, was für Themen sind denn da eben auf übergeordneter Ebene dahinter? Also Grenze zwischen dem Inneren und dem Äußeren, was bedeutet das denn? Also die Intuition ist ja in unserem Bauch, in unserer Mitte angesiedelt, der Instinkt, also das, was wir aus uns heraus empfinden, was für uns richtig ist. Und sehr häufig leben wir aber in der heutigen Zeit eben nicht nach unserem inneren Plan, nach dem Instinkt, nach dem, was wir spüren, was gut für uns wäre, sondern wir ordnen uns gewissen Begebenheiten im Außen unter und das kann eben zu inneren Konflikten führen, was sich dann auf körperlicher Ebene dann zeigt, wenn irgendwann wirklich das Thema angeschaut werden soll. Also einfach da mal gucken, was gibt es im Leben momentan, was von außen von Ihnen erwartet wird, aber nicht Ihrem Inneren entspricht und was ja zu einer Art Konflikt in Ihnen führt und zum Zerreißen dieser Grenzschicht. Und das geht jetzt wirklich als übergeordnetes Thema darum, etwas also zu durchbrechen, also etwas, was alt und ja aus der Vergangenheit ist, etwas, was aus der Tradition kommt, vielleicht auch ein Familienthema, was sich jetzt umwandeln darf in was Neues, in was Eigenes. Also der Weg in das eigene, in die eigene Mitte, in das eigene Gleichgewicht des Lebens, der ist jetzt anzuschauen. Und da sehen wir auch wieder sehr deutlich den Zusammenhang auch wieder zur Kieferhöhle und dem Thema Oberkiefer, alte Themen, Wandlung von Altem in Neues, Transformation, also das sieht man eben auch, wie gesagt, auf der Ebene des Leistenbruches wieder, also auch hier ja, haben wir ganz klare Hinweise darauf, dass da etwas, ich will mal sagen, etwas Neues geboren werden möchte, etwas ganz Eigenes, ja, also der Wandel steht an, der das Leben leichter machen kann und auch die Leichtigkeit wieder zurückbringt. Ja, ja, also das Ja, Thema Lohn. Oh, das war jetzt mein Computer. Ich hoffe, die Aufnahme hat jetzt nicht gestoppt. Ich bin gleich wieder. Nee, es geht weiter. Oh, ich hoffe, Sie sind jetzt nicht erschrocken. Mein Computer ist gerade runtergefallen. Aber ja, wir sind auch jetzt gleich am Ende. Ja, wie gesagt, also mir ist es nochmal ganz wichtig, dass eben auch klar ist, dass dieser Leistenbruch auch ganz deutlich zeigt, dass sich jetzt auch dass Grenzen auch gesprengt werden dürfen. Also dass eben auch, wenn wir jetzt die körperlichen Themen mit den geistig-seelischen Themen auch in Austausch kommen dürfen. Ja, also das Innere und das Äußere darf in Kontakt kommen, darf sich austauschen, darf zu was Neuem werden. Ja, ich gucke jetzt nochmal gerade, ob mir noch was einfällt, aber nee, Ernährung, basische Ernährung, Milch weglassen, Vitamin C, Kieselsäure, ja, und eben wirklich schauen, welches Thema möchte da neu geboren werden, transformiert werden und wo soll die Leichtigkeit ins Leben wieder zurückkommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Impulse geben. Vielleicht sind auch schon einige einige Ideen Ihnen gekommen. Vielleicht sind Sie mit einigen Dingen auch direkt in Resonanz gegangen. Wenn Sie da auf der Ebene noch mehr Informationen haben möchten, können wir das auch intensivieren und dann eben auch tiefer einsteigen in die Thematik. Aber ich denke, fürs Erste ist das jetzt ein ganz guter Überblick. Ja, und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für den Eingriff und dass der diesmal erfolgreich ist und nicht noch einmal wiederholt werden muss. Alles Liebe, tschüss!